Deutschlandradio Kultur. Studio 9. Interview. Chick war und ist ein absoluter Erfolgsroman, 2010 veröffentlicht, vom großartigen Wolfgang Herrndorf, der sich schwer krank vor 3 Jahren das Leben nahm. Chick kommt jetzt ins Kino ab Donnerstag. Die Verfilmung des Romans um 2 Teenager und ihr Sommerabenteuer. Und das selbst, ein solches Buch zu verfilmen, kann eigentlich nur ein Abenteuer sein, das entweder grandios scheitert oder ziemlich gut wird. Fatih Akin ist der Regisseur. Herr Akin, es ist ziemlich gut geworden. Ich grüße Sie. Vielen Dank. Ich sage das vor allem, weil es ja wirklich anders hätte kommen können. Wer das Buch kennt, diese Stimmung, die es vermittelt, diese lustige Melancholie, der weiß, das kann nicht ganz einfach sein, genau das einzufangen in Bildern. Hatten Sie diese Angst, an Chick grandios zu scheitern? Ich habe diese Angst in den ersten Tagen gehabt, bevor ich mich entschieden habe, das zu machen. Also ich habe an einem Mittwoch das Angebot bekommen und ich musste mich bis Sonntag entscheiden, weil Montag wäre Arbeitsbeginn gewesen. Und dann habe ich schon so Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag so noch überlegt, ja, kann ich das machen? Weil die Zeit war nicht so, ich hatte nicht so viel Vorbereitungszeit. Also in 7 Wochen sollte gedreht werden und man musste quasi ein Buch umschreiben und alles neu vorbereiten. Und das ist eigentlich ein bisschen zu kurz für das Buch. Also ich verfilme jetzt hier nicht einen Tatort oder so. Es geht schon um Chick. Geht das? Kann ich das? Und so in 7 Wochen. Ich dachte, ey, komm, no risk, no fun. Also nicht no risk, no fun, so nicht, aber so wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Sie kannten das Buch, Sie sind darauf gestoßen vorher. Wie? Ich habe es 2011 gelesen. Ich habe es mitgenommen, als ich bei der Frankfurter Buchmesse war im Oktober und habe das auf dem Rückweg von Frankfurt nach Hamburg gelesen. Und so ziemlich in der Mitte, da habe ich dann beim Verlag, bei Rowohlt angerufen und habe gesagt, ich würde das gerne verfilmen. Was war die Antwort darauf? Dass da 50 andere Regisseure, also gefühlt 50 andere Regisseure schon angefragt haben und dass ich dann halt quasi jetzt auch eine Karte gezogen habe und da erstmal warten muss, weil Herrndorf war halt eben krank. Und er wurde auch schon vorher sehr belästigt von anderen Regisseuren, die dann so gedrängelt haben und die schon fertige Drehbücher geschickt haben. Und er war einfach nur genervt, weil er wollte seine Bücher schreiben und hat dann sehr spät den Lars Hubrich, einen der Drehbuchautoren, mit der Aufgabe betreut, sich um die Verfilmung zu kümmern. Was macht diese Geschichte so besonders für Sie? Gab es irgendeinen Moment, wo Sie gedacht haben, ja, genau das möchte ich auf die Leinwand bringen? Generell die Zärtlichkeit, mit der Herrndorf seine Kinder da beschreibt. Das sind irgendwie seine Kinder. Und dieses Gefühl, auch die Liebe der Kids untereinander, das hat mich doch gereizt. Die Geschichte ist die von 2 Jungs, die sich in den Sommerferien einem, so ganz klar ist es nicht, aber wohl gestohlenen Lader auf Tour machen, letztlich querbeet durch Brandenburg. Sie haben bewusst nicht auf ältere Profis gesetzt, nicht auf Profischauspieler, sondern Gleichaltrige, im Fall von Chick sogar auf einen Jungen ohne Schauspielerfahrung, Anan Bartbilek. Warum? Ich habe sowas ja in der Vergangenheit auch gemacht. Also Adam Bostukos von Kurz und Schmerzlos, der hat ja auch eine Hauptrolle gespielt damals, 1998, ohne irgendwelche Schauspielerfahrung. Sibel Kekilli hatte keine Schauspielerfahrung, vor gegen die Wand. Also ich habe traditionell ja immer schon so gearbeitet. Das hat mir jetzt keine Angst gemacht. Ich wollte einfach Kinder, die in dem Alter sind, wie in dem Roman beschrieben. Und also ich wollte Kinder, die optisch einfach nicht hinter das Steuer gehören. Man muss das sehen und denken, das passt nicht. Irgendwie stimmt das nicht. Und dann wurde halt so überall gecastet, auf der Straße, in Schulen. Hatten Sie sofort eine Vorstellung? Hatten Sie ein Bild vor Augen, wie Sie aussehen müssen, die beiden Hauptpersonen, vor allem Chick und Mike Klingenberg? Nein, bei Chick eher, weil Herrndorf beschreibt ja seine mongolischen Augen. Und bei Mike war das so, ich habe den besten Schauspieler genommen und ich mochte das Gesicht, was der Typ hat. Also so, der hat so ein ganz besonderes Gesicht. Beide haben das. Ne? So, ich finde, Chick sieht aus wie einer aus so einem koreanischen Film. Und Mike, Freunde von mir sagen, Mike sehe aus wie mein Sohn. Ne? So, ich hab einen Boy, so, der ähnlich alt ist. Wie habe ich ihn deswegen besetzt? Who cares? Who knows? Haben Sie eine Lieblingsfigur? Ich mag die beiden Jungs. Mike und Chick sind für mich so eins. So, beide liebe ich, sind beides auch irgendwie meine Kinder geworden. Ich musste an Isa denken. Natürlich. Ist immer schön, wenn die am Set war. Die hat immer so ein Strahlen. Ne? Ich würde gerne nochmal mit der arbeiten. Der hat was drauf und sieht gut aus. Wolfgang Herrndorf war selbst ein großer Filmfreund. Er soll vor seinem Tod noch gesagt haben, ihm ist es wichtig, dass ein vernünftiger Regisseur den Roman verfilmt. Haben Sie jemals aus seinem Umfeld erfahren können, was das für ihn ist? Ein vernünftiger Regisseur? Ich halte mich ja für wahnsinnig unvernünftig, ne? Ich weiß nicht, was er damit meint. Also ich weiß auch nicht, ob er jemanden in meinem Kaliber meint. Ich habe gestern ein paar Freunde von ihm kennengelernt. Und ich war halt auch recht betrunken. Und dann habe ich halt auch gesagt, ja, ich weiß nicht, ob Wolfgang das gefallen hätte und so. Und so lamoyant, ne? Und dann sagten die aber alle, nee, der hätte das gemocht. Wahrscheinlich hat er das zu viel Musik gefunden. Aber ich weiß nicht, ob ich jemals die Gelegenheit haben werde, so, weiß nicht, beim Gläserrücken zu fragen, so gefällt dir das oder nicht? Gab es Situationen, bei denen Sie dachten, da hätte ich jetzt gern die Chance, mit Wolfgang Herrndorf zu sprechen, zu fragen, was er sich hier gedacht hat, wie er sich das gerne in Bilder übersetzt hätte? Ich hätte Wolfgang Herrndorf gerne kennengelernt, aber gar nicht so sehr wegen Chick, sondern vielmehr wegen Arbeit und Struktur. Ich habe Arbeit und Struktur gelesen während meiner 7-wöchigen Vorbereitungszeit. Und ich hatte halt eben nicht viel Zeit, mich da nochmal hineinzudenken. Und ich konnte mich nicht so gut erinnern, was mein Gefühl 2011 war, als ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe. Also dachte ich, ich muss so viel wie möglich über Herrndorf erfahren. Weil der Film muss so sein, dass er Herrndorf zumindest gefallen könnte. So, und dann habe ich halt Arbeit und Struktur gelesen. Und das hat mich sehr bewegt. Also wie jemand halt einen Text im Angesicht des Todes schreibt. Dazu hätte ich ihn gerne gefragt. Nicht jetzt, wie stellt er sich das vor mit Chick und das. Ich würde sagen, dann dreh das doch selber. Also. Sie haben diesen Film, Sie haben Chick ein bisschen nach vorne geschoben ins Jahr 2016 in unsere Zeit. Der Roman spielt 2010. Das ist jetzt nun eine kleine Zeitspanne, aber für mich hat sich eine Frage gestellt. Ist das eine Geschichte, die zeitlos funktioniert mit Ihrem Thema? Ich glaube, es hat eine gewisse Zeitlosigkeit. Also vor allem hat es etwas Analoges, weil das Handy wird weggeworfen. So, und dann ist sowieso erstmal so eine ganz andere Zeit. Ne? Sie sind nicht mehr zu Orten, weißt du, so die, sie müssen so gucken. Ich meine, wenn man im Osten ist, es gibt bestimmte Ecken im Osten. Ich war zum ersten Mal im Osten. So, ich war in Halle, Leipzig, Merseburg, Magdeburg, Quedlinburg. Zum allerersten Mal? Zum allerersten Mal so richtig. So, ne? Also ich war auf Kinotourneen mal hier meine Nacht und da meine Nacht in irgendeiner ostdeutschen Stadt. Aber hier habe ich jetzt ja so Lebenszeit verbracht. Und an vielen Stellen in dem Land ist es so, als wäre die Zeit stehen geblieben. Ne? Aber ich meine das jetzt nicht einfach nur so rückwärtsgewandt oder sowas oder in der Entwicklung stehen geblieben, sondern ich meine es auf einer poetischen Ebene, zeitlos. Fatih Akin, für wen ist der Film? Für Leute, ich sag mal so wie uns, die wir gerne an das Sommergefühl unserer Jugend erinnert werden, was schon ein bisschen zurückliegt. Oder ist es ein Jugendfilm, den Sie da gemacht haben? Herrndorf selbst hat ja sein Buch als Jugendroman bezeichnet. Es ist ja ein Jugendroman, der viel von Erwachsenen gelesen worden ist. Ist Huckleberry Finn ja auch von Mark Twain. Gibt es ja manchmal solche Phänomene, dass du halt einen Jugendroman hast, der aber gleichermaßen oder fast noch mehr von Erwachsenen eingenommen wird. Ich glaube, was halt leider passiert ist so ein bisschen, ist, dass es halt so Schullektüre geworden ist. Und ich habe das immer so ein bisschen verfolgt, so auf Facebook. Also die Chick-Seite auf Facebook, was so die Kids so schreiben. Oh, und jetzt wird der Scheiß auch noch verfilmt und ich habe damals bei Frau sowieso eine 5 bekommen für. Oh Gott, ne? So die mussten das lesen, ne? Also ob sie wollten oder nicht und für sie ist das so ein Zwang und deswegen weiß ich gar nicht, ob jetzt so die Kids en masse da reingehen. Ich habe keine Ahnung, ich würde es mir wünschen. Sie haben auf jeden Fall die Chance. Ab Donnerstag, dann ist er im Kino. Chick, die Verfilmung des Romans von Wolfgang Herrndorf. Regisseur ist Fatih Akin. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit. Bitte, bitte.